IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt zu präsentieren. Tausendmal Ragam, die Beziehung zwischen der nord- und südindischen Klassik, Teil 1. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. In den zurückliegenden Sendungen haben wir die indischen Ragas als die Grundform der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, kennengelernt. Im 24-Stunden-Zeitzyklus werden die Ragas zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten oder Jahreszeiten gespielt. Ihrer Zuordnung liegt das Tat-System zugrunde. Von Vishnu Narachan Bhaktande, dem indischen Musikwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, 1860 bis 1936. Das Tat-System gliedert sich in 10 Hauptragas, aus denen alle anderen Raga-Formen, die Raginis, die weibliche Form, und ihre Söhne, die Putras, abgeleitet werden können. Für einen Vergleich mit dem Tat-System wollen wir uns auf das in Südindien weit verbreitete Raga-Konzept, das Melakarta-System, beschränken. Die Ragas finden sich also in der südindischen Klassik wieder und werden dort als Ragam bezeichnet. Wie diese Sendung uns zeigen wird, haben die Ragas Nordindiens oder Rags und die Ragams des Südens viele Gemeinsamkeiten. Und doch gibt es besondere Ausprägungen, die bis in unsere heutige Zeit diese beiden Musikstile eigenständig bestehen lassen. Im musiktheoretischen Ansatz existieren wesentliche Unterscheidungsmerkmale, auch im konzertanten Aufführungsstil bis hin zu den Instrumenten, die typischerweise in der südindischen Raga-Form, dem Ragam, von den Künstlern und den Komponisten verwendet werden. Dazu etwas später. Zunächst ein Hörbeispiel eines typischen Instruments des Südens, die Vina oder Vena. Sie zählt zu der Familie der lauten Instrumente und war in der früheren Zeit im Norden Indiens auch vertreten, wurde dort von der Sita und Sarod, gleichfalls zu den lauten zählende Saiteninstrumente, verdrängt. Die südindische oder Saraswati-Vina wurde bereits im 16. Jahrhundert entwickelt und ist eine der ältesten noch heute erhaltenen Instrumente Indiens. Nur wenige Musiker beherrschen dieses antike Instrument. Zu den bekanntesten zählen Sundaram Balachander 1927 bis 1990, Samantha Kalpakam Swaminathan 1922 bis 2005, Doreswami Iyengar oder Missore V. Doreswami Iyengar 1920-1997 und Jayanti Koresh, bekannt als Veena Jayanti, einer der jüngsten Veena-Spielerinnen. Im Hinduismus wird die Veena oft in den Händen der Schutzheiligen des Lernens und der Künste, Saraswati, abgebildet, sitzend auf einem Schwan oder Pfau. Auch der Dämonenkönig Ravana und Affengott Hanuman sollen im indischen Verständnis große Veena-Spieler sein. Wir wollen heute Samantha Kalpakam Swaminathan, 1922 bis 2005, hören, geboren in Tamil Nadu. Mit Klarheit, Strenge und Virtuosität gelang es ihr, die Details und natürlichen Schönheit der kanatischen Musik der südindischen Klassik auszudrücken. Tanjavur Bani, ein Musikstil, wie er eigentlich stimmlich ausgeführt wird. Ihr Repertoire umfasste Kompositionen von Muthuswami Dixitar wie Appayamba, Kamalamba, Nelotpalamba und Tayagarja wie Bhakti, Varakritis und Palenga-Serie. Swaminathan muss als eine echte Autorität dieser kompositorischen Werke verstanden werden. und erhielt 1980 eine Vollprofessur am Tamil Nadu Government Music College. Bis in ihr hohes Alter beförderte sie eine Vielzahl junger Talente und unterrichtete Schüler aus aller Welt. Die folgende Aufnahme ist ein älteres Tondokument des Wiener Spiels von Professor K. Swaminathan und dem südindischen Gesang. Getanjali von Samantha M. Subbulakshmi ist ein Tempelgesang aus Tamil Nadu. Professor K. Swaminathan spielt den Pavanchali, Sri Muruganar den Kavajanali. Die Aufnahmen sind uns zeitlich nicht dokumentiert, stammen sehr wahrscheinlich aus der Veröffentlichung von Getanjali Cassettes Chennai. Thank you. hörten die große Meisterin auf der Vina, Professor K. Swaminathan, mit dem Bhavanchali, den Tempelgesang aus Tamil Nadu, den Getanjali von Samantha M. Subbulakshmi und den Kavanchali von Sri Muruganna. Wir wollen nun einen kurzen Blick in die Geschichte Indiens werfen und werden sehen können, wie sich aus einem gemeinsamen System die Ragas der nordindischen und die Ragams der südindischen Klassik entwickelten. Es kann dabei nur ein erster Streifzug durch einen Zeitraum von 4000 Jahren Musik- und Kulturgeschichte des Subkontinents sein. Die Srutis haben in der indischen Musik, in der nordindischen wie südindischen Klassik eine zentrale Bedeutung. Sruti ist ein Wort aus dem Sanskrit, der altwissenschaftlichen Sprache Indiens, und bedeutet wörtlich das Gehörte. Die Srutis gelten als die Weisheiten, welche die Rishis, die Weisen, direkt vom Göttlichen gehört haben und sind somit zwingend verbindlich. In den Veden, den heiligen Schriften, in denen die Srutis dokumentiert sind, wurde das Wissen bis zum 5. nachchristlichen Jahrhundert nur mündlich überliefert. Die Bedeutung dieser gehörten Texte dokumentiert die Wichtigkeit des Hörens. Die mündliche Tradition hat in Indien ausgefeilte mnemotechnische Methoden erfunden, die auch in der musikalischen Ausbildung bis heute Anwendung finden. Das vedische Zeitalter rechnen die Historiker bis ca. 500 vor unserer Zeitrechnung. Das Vedische hat in Indien im weitesten Sinne mit Wissen schlechthin verbunden. Neben den gehörten Texten umfasst es das religiöse und weltliche Wissen. Es gibt die vier großen Veden, die Rigveda, Samaveda, die weiße und schwarze Yajurveda und den Atharvaveda. Als fünfte Veda wird Agamas, aus denen sich die Tantra-Lehren entwickelt haben, bezeichnet. Die Samaveda heißt wörtlich im Sanskrit Wissen von den Gesängen. Es wird von den Priestern, den Sängern, den Utkatris zugeteilt. Die Samhitas, die Hymnen des Samaveda, enthalten nur die Texte für die Gesänge, nicht die Melodien. Die Noten kamen später in den Ganas hinzu. Die Tradition der vedischen Gesänge wurde von der UNESCO unter die Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Es gibt eine Vielzahl von Gesangsausführungen, die sich mit den südindischen Raga-Formen verbinden. Von den Varnams, Lieder mit einem minimalen Anteil an Text, Tukadas, kleine literarische Stücke, die eher der leichten indischen Klassik zugesprochen werden können, der Tilana, ursprünglich ein Tanzlied, Javali, eine kurze, schnelle Komposition, bis zu den Kritis oder Kirtanais, mit den anspruchsvollen Tyagaraja-Kompositionen in der südindischen Ragam-Form. Wie kein anderes Instrument prägen die Vokalisten in der südindischen Klassik die Musikszene. Es folgen nun zwei Beispiele herausragender Sängerinnen. Die renommierte Vokalistin Sudha Raghunathan präsentiert Papanasam Vivans Virutam Kavara aus dem Jahre 2004, erschienen bei dem noch jungen, im Jahre 2000 gegründeten Label Amutam auf einer Doppel-DVD The Concert. Auf der Violine begleiten Embar Kanan, das Mridangam spielen Skanda Subramanian, das Gatam, ein weiteres Perkussionsinstrument Indiens, wird gespielt von Al Shankar und die Maultrommel von Sundar, die Tambura von M.R. Narayachan. Und in dem darauffolgenden Beispiel wollen wir dem indischen Gesangsnachwuchs eine Chance geben, sich zu präsentieren. Kiranavalli Vidyasankar präsentierte sich in Begleitung von Padma Shankar auf der Violine und Erode K.S. Nagarayan auf dem Mridangam. Die Aufnahme stammt vom 26. Dezember 2005 aus Chennai. Kangalo, kangalo, panirangirangi. Yeah.